In jüngster Zeit wurde im UNO-Menschenrechtsrat ein Bericht über die extreme Rassendiskriminierung in den USA eingereicht. In Zusammenhang damit beantwortete ein Sprecher des Außenministeriums der TVJK am 7. November die Fragen des Reporters der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur. Vor weniger Zeit legte die Expertengruppe für die Frage der afrikanischen Nachkommenschaft im UNO-Menschenrechtsrat auf der 33. Tagung des Rates einen Bericht vor. Im Bericht wurde unterstrichen, viele afrikanische Nachkommen in den USA werden durch Rassendiskriminierung Opfer der Gewalt und Mordtaten. Aber die Täter werden ganz selten zur Rechenschaft gezogen. Es gebe eine praktische strukturelle Benachteiligung bei der richtigen Ausübung der Menschenrechte der afrikanischen Nachkommen. Wie es im Bericht hervorgehoben wurde, werden die Neger von den Weißen diskriminiert und missachtet und von den weißen Polizisten erschossen, weil sie eben schwarze Hautfarbe haben. Das ist die elende Lage der Schwarzen in der amerikanischen Gesellschaft. Der Rassenkonflikt in den USA, der sich ständig verschärft, ist ein unvermeidliches Produkt der tief verwurzelten Ordnung der Rassendiskriminierung in diesem Land, das als der größte Menschenrechtsverletzer weltweit bekannt ist. Trotz dieser Tatsache reden die USA unverschämterweise wiederholt von der Menschenrechtsfrage anderer Länder, vor allem der afrikanischen Länder, und handeln auf der Weltarena wie ein Menschenrechtsrichter. Hierbei möchte man erneut klar machen, dass die USA weder Gesicht noch Befugnis noch Recht dazu haben, als Menschenrechtsrichter zu handeln. Die Herrscher der USA sollen mit der unverschämten Menschenrechtskampagne aufhören und sich vor allem um ihre korrupte und inhumane Gesellschaftsordnung kümmern, die in einen Schauplatz des Rassenkonflikts verwandelt worden ist.